Europäische Finanzpolitik. Die Furcht vor dem Laufmaschen-Effekt. Anfang Juli 2011 hatten sich die Unsicherheiten an den Finanzmärkten wieder einmal erhöht. Unter anderem stiegen die Zinsen für die Staatsanleihen Italiens und Spaniens. Als Reaktion darauf hatten die Staats- und Regierungschefs des Euro-Währungsgebiets und die EU-Organe am 21. Juli 2011 ein weiteres Hilfspaket für Griechenland in Aussicht gestellt, die Laufzeit von EFSF-Krediten verlängert, ihre Konditionen ermäßigt und den Instrumentenkasten von EFSF- und ESM-Krediten deutlich erweitert. Die Bundesbank rückte daraufhin in ihren nächsten Monatsbericht einen grauen Kasten ein, dessen Text ich für ein zeitgeschichtliches Dokument halte. Zunächst erinnerte sie an die Grundlagen des Maastricht-Vertrages. Bei der Gründung der Währungsunion wurde als Grundprinzip vereinbart, die Finanzpolitik in nationaler Eigenverantwortung zu belassen. Um einen Anreiz zu solider Haushaltspolitik zu schaffen, wurde im Vertrag von Maastricht festgeschrieben, dass weder die Gemeinschaft noch die Mitgliedstaaten für die Schulden eines anderen Mitglieds eintreten oder haften dürfen. Dann kritisierte sie, dass durch die Beschlüsse vom 21. Juli der ursprünglich vereinbarte Rahmen der Währungsunion zunehmend an Konsistenz zu verlieren, drohe und bedauerte, eine gemeinsame europäische Finanzpolitik oder eine politische Union mit demokratisch legitimierter Weisungsbefugnis, einer zentralen Ebene gegenüber der nationalen Haushaltspolitik, zeichnet sich auf der politischen Ebene gegenwärtig nicht ab. Das führte die Bundesbank zur Forderung, wenn kein grundsätzlicher Regimewechsel mit weitgehender Aufgabe der nationalen fiskalischen Souveränität vollzogen werden soll, wird es entscheidend sein, den immer noch vertraglich vorgeschriebenen Haftungsausschluss und die damit zusammenhängende Disziplinierung der nationalen Finanzpolitiken über die Kapitalmärkte nicht vollständig zu entkernen, sondern im Gegenteil wieder zu kräftigen. Dieser Satz ist klar, aber er klingt nicht sehr hoffnungsvoll. Die einst so mächtige Bundesbank wirkt wie ein antiker Gladiator, der am Ende seines letzten Kampfs hoffnungslos gefangen in dem Netz zappelt, das ein hinterlistiger Gegner über ihn geworfen hat. Trotzdem bleibt die in dem obigen Vermächtnis formulierte Erkenntnis richtig. Erstens, in einer Währungsunion souveräner Staaten muss das Insolvenzrisiko grundsätzlich beim nationalen Staatshaushalt verbleiben. Zweitens, wenn sich die Anleihen der Euro-Länder je nach Bonität unterschiedlich verzinsen, so ist dies keine durch zinsgünstige Mittel des EFSF oder des ESM zu bekämpfende Marktstörung, sondern ein unverzichtbares Regulativ, nicht anders als bei Unternehmensanleihen unterschiedlicher Bonität. Das zweite Griechenland-Paket weist allerdings in eine ganz andere Richtung. Hier wurde ein nach allen nur denkbaren Maßstäben insolventer Staat erneut vor der Insolvenz gerettet. Mit dem ersten und zweiten Rettungspaket und der Teilentschuldung hat er Gesamthilfen erhalten, die die Höhe seines BIP um 50% übersteigen. Das ist von den Dimensionen her so, als würde für Deutschland ein Hilfspaket von 4 Billionen Euro geschneidert. Die Auflagen belassen die Durchführung der Maßnahmen letztlich in der Verantwortung Griechenlands. Daran ändert auch die verschärfte Aufsicht nichts. Nicht Griechenland ist die Geisel des Euroraums, sondern der Euroraum Geisel Griechenlands. Für diese Entscheidung war der Wunsch maßgebend, das Ausscheiden Griechenlands aus dem Euroraum unter allen Umständen zu vermeiden. Behauptungen, man müsse dies tun, um Ansteckungsgefahren zu vermeiden oder bürgerliche Unordnung in Griechenland zu verhindern, lassen sich leicht als Vorwände erkennen. Man hätte ja seit 2010 längst eine Insolvenzordnung für Eurostaaten entwickeln und verabschieden können. Angesichts des großen griechischen Handelsdefizits und der viel zu hohen Produktionskosten im Land wäre allerdings bei einer Staatsinsolvenz eine Rückkehr zu einer nationalen Währung sowohl geboten als auch unvermeidlich gewesen. Keines der damit verbundenen Übergangsprobleme, zum Beispiel, dass Lieferanten aus dem Ausland zunächst nur gegen Vorkasse liefern, wäre unlösbar gewesen. Der erste Rettungsschirm von Mai 2010, der auch die Hilfen für Griechenland umfasste, wurde noch mit der notwendigen Abwehr der Spekulation also der Abwehr der dunklen Mächte an den internationalen Finanzmärkten, begründet. Vom Wolfsrudel der Spekulanten war damals die Rede, das international unterwegs sei. Jetzt bedarf Griechenland deshalb staatlicher Rettung, weil es jeder kaufmännischen Vernunft widerspricht, diesem Land Geld zu leihen. Was ist das Motiv hinter dieser Politik, die dem Geist und dem Buchstaben des Maastricht-Vertrages so völlig widerspricht und weder für Griechenland noch für den restlichen Euroraum wirtschaftlichen Sinn macht? Das einzige rationale Motiv, das ich erkennen kann, ist die Furcht vor einem Laufmascheneffekt, der das ganze Euro-Projekt gefährden könnte. Ich lasse an dieser Stelle dahingestellt, ob diese Furcht berechtigt ist oder nicht. Sie scheint jedenfalls maßgeblich das Verhalten aller Beteiligten zu bestimmen. Angela Merkels ultimative Drohung »Scheitert der Euro, dann scheitert Europa« interpretiere ich als die große Sicherheitsnadel der schwäbischen Hausfrau, mit der diese beherzt kurz über dem Knie die weitere Ausbreitung der Laufmasche im Wollstrumpf zu verhindern sucht.